Der Hirnstamm ist ein sehr sensibles Areal. Da befinden sich Blutdruckregulation, Atemregulation, das Wachzentrum. Viele haben schwerste neurologische Defizite oder sterben. Wäre Ihre Problematik nur ein wenig stärker gewesen, hätte eine halbseitige Lähmung auftreten können oder sie wäre einfach umgefallen. Keine Voraussetzungen für ein langes Leben im Mesolithikum. Da aber allein der Hirnstamm betroffen ist, hat sie einen klaren Blick auf die Realität. Die höheren, im Großhirn angesiedelten Denkfunktionen sind davon nicht betroffen. Mir fehlt natürlich der Weichteilbefund. Ich kann nur einen Analogieschluss ziehen. Für mich erscheint es aber schlüssig, auf Basis der medizinischen und archäologischen Befunde zu konstatieren, dass ihre tatsächlichen Einschränkungen minimal waren. Solange sie nicht auf andere Weise nachgeholfen hat, wird sie also nicht halluziniert und keine Visionen gehabt haben. Also gar nichts Dramatisches? Keine epileptischen Anfälle, plötzlichen Ohnmachten, wilden Zuckungen? Nein, für eine Schamanin wäre das auch wenig praktikabel. Einmal mit dem Kopf aufgeschlagen, kann das schon das Ende sein. Sie hat auch keine Frakturen, sagt Wohlgemut. Trotzdem diagnostiziert er eine Auffälligkeit, die durchaus Schamaninnenpotenzial hat. Eine, die sie unheimlich macht. Spooky. Aus Studien ist bekannt, in Zusammenhang mit ihren Anomalien tritt ein Downbeat-Nystagmus auf. Der führt zu einer schnellen vertikalen Augenbewegung. Der ganze Augapfel zuckt nach unten und oben. In Abhängigkeit von der Wendung des Kopfes bewegten sich ihre Augen also seltsam. Das sah wie besessen aus, erklärt der Medizinprofessor. Das kannst du nicht bewusst erreichen. Das wird aus dem Hirnstamm reguliert. Wenn du das einmal siehst, vergisst du das nicht. Hielt sie den Kopf wieder gerade, normalisierte sich nach einer Weile die Augenbewegung. Weitere neurologische Einschränkungen gingen damit nicht einher. Das ist eine Anomalie, keine Erkrankung, sagt Wohlgemut. Es gibt ein großes Spektrum an körperlichen Erscheinungen. Das erkläre ich auch meinem Patienten immer. Es ist keine pathologische Missbildung, es ist nur anders. Aus anthropologischer Perspektive kann ich das unterschreiben, sagt Jörg Orschied. Die körperliche Entwicklung von Individuen verläuft nie 100% gleich. Es ist ein Fehler zu glauben, Menschen seien identisch. Das sind sie nicht. Bei jedem Skelett, das ich mir ansehe, denke ich, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Es gibt keinen, der aussieht wie der andere. Es gibt so viele anatomische Abweichungen und Varianten.